Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 945, an Schiller. Frau von Stall war heute bei mir mit Müller, wozu der Herzog bald kam, wodurch die Unterhaltung sehr munter wurde und der Zweck, eine Übersetzung des Fischers durchzugehen, vereitelt wurde. Hier schicke ich meinen Adelung. Verzeihen Sie, dass ich den Ihrigen wohl eingepackt an Voss geschickt habe, der dessen zu einer Rezension von Klopstocks grammatischen Gesprächen höchst nötig bedurfte. Auch sende ich die ersten Stücke Zeitungen außer 1 und 2 und was mir sonst an dieser Sendung auch fehlt. Ihr Gedicht ist ein recht artiger Stieg auf den Gotthard, dem man sonst noch allerlei Deutungen zufügen kann und ist ein zum Tell sehr geeignetes Lied. Morgen Abend um 5 Uhr kommt Constant zu mir. Mögen Sie mich später besuchen, so soll mir's sehr angenehm sein, wohl zu schlafen wünschend, am 26. Januar 1804. G.